1. ICH sign Weiteres Grosses und Bien Druckenszeichen am Himmel, 7 Engel, die 7 Letzten Plagen Trugen, den Dirch die Solte sich Gott Zorn Volenden. 2. ICH erblickt ein Glasens Meer, das mit Fuhr Vermischt War. Darauf standen Diogenigen, die über das Tier, sein Bild und die Zahl seines Namens Gesicht hatten, und sie hielten Hafen Gottes. 3. Sie sangen das Leid des Moes, des Connects Gottes, und das Leid des Lambs, in dem sie sprachen, gross und wunderbar sind den Taten, Herr, allmächtiger Gott, gerecht und wahrhaftig sind den Wege, du König der Völker. For, wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn ne'er du bist heilig, und el Volker werden kommen und dich anbeten, weil dein gerechten Urteil offenbar geworden sind. 5. Danach so ICH, y sich der Tempel, der das Zelt des Zeugnisses im Himmel darstellte, auf nicht. 6. AUSDEM Tempel traten die 7 Engel Hervea, die 7 Plagen bei sich Trugen, sie waren in Reina, strahlend Leinwand gekleidet und hatten Goldin Gürtel im Eier bruist gebunden. 7. Eins der Weihe Lebusen reichte den 7 Engel 7 Goldin Schalen, die mit dem Zorn Gottes gefüllt waren, des Gottes, der in El Uigkeet lebt. 8. Der Tempel füllte sich mit Rauch, der von der Herrlichkeit und Macht Gottes Ausging, so dass niemand den Tempel betreten konnte, bis die 7 Plagen der 7 Engel wollen dit waren.